Kapitel 24. Nicht neugierig im Leben eines anderen herumforschen. Erstens. Kümmere dich nicht unnötig um das Tun und Lassen anderer. Der Herr. Mein Sohn, sei nicht neugierig und mache dir keine unnötigen Sorgen. Was kümmert dich dieses oder jenes? Du folge mir. Was geht es dich an, ob dieser so oder anders ist, ob jener so oder so handelt und spricht? Du hast nicht nötig, für andere zu antworten. Über dich selbst aber wirst du Rechenschaft ablegen. Weshalb also mengst du dich ein? Siehe, ich kenne sie alle, und ich sehe alles, was unter der Sonne geschieht. Ich weiß, wie es mit einem jeden steht, was er denkt, was er will und wohin seine Absicht zielt. Überlass darum alles mir. Bewahre dir selbst den rechten Frieden und lass den Menschen treiben, was er will. Was immer er tut oder sagt, wird über ihn kommen. Täuschen kann er mich nicht. Zweitens. Jage nicht nach der Gunst der Menschen, sondern sehne dich nach dem stillen Kommen Gottes. Sorge dich also nicht um den Schatten eines großen Namens, nicht um die Freundschaft vieler Menschen, noch um die besondere Liebe Einzelner. Denn das verursacht nur Zerstreuung und große Verfinsterung des Herzens. Ich würde gern mein Wort an dich richten und dir von meinen Geheimnissen mitteilen, wenn du nur sorgsam auf mein Kommen achten und mir das Tor zu deinem Herzen öffnen wolltest. Sei darum behutsam, wache, bete und demütige dich in allem.